Plötzlich sind Schüsse gefallen. Viele Menschen wurden von den Kugeln getroffen und sind zusammengebrochen. Ich habe Angst bekommen und bin weggerannt. Da lagen hier auf der Straße schon etwa 24 Menschen. Ghulam Dastegir sitzt vor seiner kleinen Motorradwerkstatt im Zentrum der ostpakistanischen Stadt Lahore. Vor 3 Tagen wäre er beinahe ums Leben gekommen, als ein Selbstmordkommando der pakistanischen Taliban das Polizeigebäude auf der anderen Straßenseite angegriffen hat. Die Attentäter hielten mit einem Lieferwagen vor der Zufahrt. 4 Männer sprangen heraus. 2 von ihnen erschossen Wachleute, 2 weitere feuerten auf Passanten und auf Autofahrer. Dann steuerten die Angreifer den mit 100 Kilo Sprengstoff beladenen Wagen in das Gebäude hinein. 4 Minuten später hat es eine Explosion gegeben. Danach wieder Schüsse. Die Menschen haben geschrien und sind in alle Richtungen davon gerannt. Bauarbeiter räumen nun Schutt aus den umliegenden Häusern, die ebenfalls schwer beschädigt wurden, und hämmern zerstörte Fenster und Türen aus den Wänden. Die Anwohner sind fassungslos angesichts der Wucht dieses Anschlages. Ein normaler Mensch kann nicht nachvollziehen, was diese Leute eigentlich wollen. Sie tun sich damit auch selbst keinen Gefallen und auch nicht ihrer Sache, welche auch immer es sein mag. Die Menschen wenden sich mehr und mehr gegen sie. Diese Leute sagen, sie seien die Vorkämpfer des Islam. Aber ich glaube das nicht. Was sie tun, ist das Gegenteil vom Islam. Es ist ein schreckliches Verbrechen. Sie töten Unschuldige. Die pakistanischen Taliban bekennen sich zu dem Attentat in Lahore. Es kann als Racheakt für die groß angelegte Offensive gewertet werden, die Pakistans Armee derzeit gegen die Taliban im Nordwesten des Landes unternimmt. Das blutige Attentat war der 3. schwere Anschlag auf ein Ziel in Lahore in diesem Jahr. Auch deswegen steht derzeit, vielleicht zum ersten Mal, eine breite Mehrheit der Menschen in Pakistan hinter der Regierung und der Armee. Denn die Menschen haben genug von der Gewalt der selbsternannten Gotteskrieger. Vor kurzem sei das noch anders gewesen, sagt Farooq Salim. Er leitet das renommierte Center for Research and Strategic Studies in der Hauptstadt Islamabad. Vor 3-4 Monaten noch haben viele Menschen in Pakistan die Taliban unterstützt. Es gab da ideologische Gemeinsamkeiten zwischen dem, was die Taliban oder die Aufständischen im Sinn haben, und dem, was weite Teile der pakistanischen Bevölkerung für richtig halten. Vor etwa 2 Monaten fiel mir auf, dass sich die Stimmung geändert hat, insbesondere in den Medien. Einige der populärsten Fernsehmoderatoren, die das SWAT-Friedensabkommen bislang engagiert unterstützt hatten, führten jetzt Argumente an, die sich gegen das Abkommen richteten. Ein Rückblick. Noch im März versuchte die Regierung, sich mit den pakistanischen Taliban, einem losen Verbund aus rund 3 Dutzend militanten Islamistengruppen, friedlich zu einigen. Sie ging auf deren Hauptforderung ein und kündigte an, sie werde die Scharia, das islamische Recht, im Malakand-Regierungsbezirk nordwestlich von Islamabad einführen. Doch nur wenige Tage, nachdem das Abkommen unterschrieben worden war, schockierte ein besonderer Vorfall die Menschen in Pakistan. Gregor Enste, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Lahore. Kurz nach Unterzeichnung dieses sogenannten Peace Deals, Einführung der Scharia im Malakand-Regierungsbezirk, hat es am 3. April ein Video gegeben, wo ein junges Mädchen öffentlich ausgepeitscht wurde. Dieses Video ist von morgens bis abends am Freitag, den 3. April, in Pakistan gesendet worden und die Bevölkerung war fassungslos. Das etwa 2-minütige Video zeigt, wie 2 Taliban-Kämpfer ein Mädchen vor den Umstehenden auf den Boden drücken. Ein Dritter schlägt wieder und wieder mit einem Stock auf die junge Frau ein. Ihr Vergehen? Sie soll mit einem Mann auf der Straße angetroffen worden sein, mit dem sie nicht verwandt war. Zur selben Zeit erklärte der Islamistenführer Sufi Mohammed, der das Abkommen mit der Regierung für die Taliban ausgehandelt hatte, er lehne die pakistanische Verfassung ab. Islam und Demokratie seien nicht vereinbar. Nur wenige Tage später drangen Taliban-Verbände aus dem Swat-Tal in die südlich gelegene Region Bunair ein. Das war der Weckruf für Pakistans Elite. Alle großen Parteien stellten sich hinter die Regierung, die Armee marschierte in Bunair und in das Swat-Tal ein, um gegen die Taliban zu kämpfen. Die aber hatten in der Region nur deshalb Fuß fassen können, weil der pakistanische Staat selbst in der Vergangenheit mehrfach versagt hatte. Der Militäranalyst Talat Massoud über die Gründe. Die Militanz in Swat war im Wesentlichen das Ergebnis einer sehr schlechten Regierungsführung. Swat war bis 1969 ein unabhängiger Fürstenstaat und wurde damals auch einigermaßen vernünftig regiert. Als Pakistans Regierung dann die Führung übernahm, hat sie leider nicht erkannt, dass sie keine gute Arbeit leistete. Ich denke, diese Diskrepanz hat zur Entstehung der Taliban geführt. Die jahrelangen Militärherrschaften haben die zivilen Institutionen empfindlich geschwächt. Berichte deuten darauf hin, dass sich die Armee nun auch in Waziristan, der Hochburg von Taliban und Al-Qaida, in Stellung bringt. Das bedeutet, dass vermutlich schon bald noch mehr Flüchtlinge aus dem Nordwesten in das Landesinnere strömen werden. Dabei sind bereits heute Millionen Menschen vor den Kämpfen geflohen, Hunderttausende leben in Flüchtlingslagern. Ein Meer von Zelten zieht sich im Flüchtlingslager in Swabi, rund 100 Kilometer westlich von Islamabad, bis an den Horizont. Die Mittagshitze drückt erbarmungslos auf die Menschen in der staubigen Ebene. Die meisten von ihnen mussten mit leeren Händen vor den Kämpfen fliehen. Vor der Essensausgabe steht eine Gruppe Männer und diskutiert aufgeregt. Sie sind um die 50 Jahre alt und tragen Salwar Kameez, die traditionellen Langhemden. Sie erzählen, wie plötzlich der Krieg über ihre Städte und Dörfer hereingebrochen ist. Die Flugzeuge kamen und haben uns bombardiert. Auch Unschuldige sind bei dem Bombardement umgekommen, darunter Kinder und Frauen, alle. Doch die meisten Menschen im Camp machen für ihr Leid nicht die Regierung verantwortlich. Sie sehen die Taliban als die Schuldigen. Wir sympathisieren mit der Regierung, denn wir wollen, dass diese schmutzigen Leute von unserem Land vertrieben werden. Die Militanten sind gekommen und haben unsere Kinder vor unseren Augen weggeführt. Sie haben ihnen Sprengstoffwesten gegeben und erzählt, sie würden direkt ins Paradies kommen, wenn sie für sie kämpfen und sterben. Neben der Verteilstelle in der Mitte des Camps drängen sich plötzlich Hunderte von Männern. Eine Hilfsorganisation hat Matratzen und Decken geliefert. Um sie zu bekommen, müssen sich die Flüchtlinge anstellen für eine Bewilligung von einem Regierungsbeamten. Als das Gedränge immer größer wird, heben die Polizisten ihre Schlagstöcke und prügeln auf die Männer ein. Die Lage der Flüchtlinge ist dramatisch. Sollte sie sich weiter verschlechtern, dann, so fürchten Beobachter, könnte die Stimmung im Land erneut kippen, diesmal zugunsten der Taliban. Farooq Salim vom Center for Research and Strategic Studies. Die Zeit wird knapp. Diese 3 Millionen Menschen könnten unter Umständen als neue Taliban rekrutiert werden. Daher liegt es in der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, zu verhindern, dass das geschieht. Die öffentliche Meinung könnte sich auch wieder gegen die Regierung richten.